Kundgabe 4816. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.01.1950. Gerechtigkeit Gottes. Schuld und Sühne. Gebundenheit, Erlösung. Alle Geschöpfe, die im Zustand des freien Willens sind, haben eine gewisse Erkenntnisstufe erreicht. Das heißt, sie sind fähig, ein bestimmtes Wissen entgegenzunehmen. Ob es ihnen aber verständlich ist, ob es sie wirklich in den Zustand des Erkennens versetzt, ist davon abhängig, wie der Mensch seinen freien Willen gebraucht. Denn es ist der Zustand des Erkennens das Zeichen der Aufwärtsentwicklung des Menschen. Er ist ein Reifegrad der Seele, den der freie Wille des Menschen anstreben soll und der daher nicht willkürlich ihm zugeteilt wird. Die Aufwärtsentwicklung aber ist Folge eines Lebenswandels nach dem Willen Gottes. Und Gottes Wille ist ein Leben in Liebe. Sonach kann nur ein liebetätiger Mensch im Erkennen stehen. Also das höhere Wissen kann nur dann erworben werden, wenn sich der Mensch eines Lebenswandels in Liebe befleißigt. Dann aber wird er für alles Verständnis haben. Er wird sich nur in Gedanken mit einer Frage zu beschäftigen brauchen und in Gedanken wird ihm auch die rechte Antwort zugehen. Er wird wahrheitsgemäß denken und ein reiches Wissen gewinnen. Doch es wird auch Probleme geben, deren Lösung göttliche Unterstützung bedingt, weil der menschliche Verstand an sich ewig nicht damit fertig würde. Denn sie erfordern die geistige Wiedergeburt des Menschen. Sie erfordern einen Reifegrad, der nicht oft bei den Menschen anzutreffen ist. Doch Gott verweigert niemals die Antwort auf solche Fragen, wenn sie allen Ernstes an ihn gestellt werden. Er allein kann auch das den Menschen Unverständliche so darbieten, dass es ihnen verständlich wird, wenn sie ihn innig darum bitten. Doch immer ist ein gewisser Glaube notwendig, der auch unverständlich Scheinendes annimmt, solange der Mensch noch unerweckten Geistes. Denn dem erweckten Geist ist alles verständlich. Nichts gibt es, was nicht Gottes Liebe erkennen ließe, was nicht Gottes Liebe zur Begründung hätte. Doch es kann die Gerechtigkeit Gottes nicht ausgeschaltet werden, weil die Vollkommenheit Gottes solche bedingt. Und damit schon ist ein großes Problem geklärt: die Erlösung der Menschheit durch Christus. Es stand auf der einen Seite eine übergroße Schuld, auf der anderen Seite die ewige Gottheit, an der das Geistige schuldig wurde. Die Schuld war aber darum so groß, weil das Geistige die Erkenntnis besaß, also nicht als Folge mangelnder Erkenntnis sündigte. Es forderte diese Versündigung auch die Gerechtigkeit Gottes heraus, weil die Vollkommenheit Gottes niemals von seinem Grundprinzip abgehen kann. Sühne für jeden Verstoß gegen die göttliche Ordnung, der sich vollzog mit dem Abfall des Geistigen von Gott. Die Sühne aber war unsagbar schwer, weil die Sünde endlos schwer war. Der Abstand von Gott hatte die Schwächung des Geistigen zur Folge. Es verlor das Geistige jegliche Kraft. Es konnte nicht mehr aus eigener Kraft einen steilen Weg bergauf gehen, sondern sank ständig tiefer, bis sich dieser geistigen Wesen ein Lichtwesen erbarmte, bis dieses dem schwachen Gesunkenen zu Hilfe kam, bevor es sich ganz verlor in die Tiefe. Es wollte das Lichtwesen die Schuld sühnen. Es wollte sich selbst opfern für die unglückseligen Wesen, die nach endlos langem Entwicklungsgang nun im Stadium als Mensch zu versagen drohten, weil sie kraftlos waren. Und es stieg dieses Lichtwesen zur Erde hernieder. Ein Kind Gottes verkörperte sich als Mensch, um den Mitmenschen zu helfen. Das Lichtwesen stand im Verband mit Gott. Und es wusste um den unglückseligen Zustand der Wesen, die auf Erden wandelten und ihres eigentlichen Zweckes vergaßen. Das Lichtwesen wusste aber auch einen Weg, der aus diesem unglückseligen Zustand herausführte. Es wusste um alles, was im geistigen Reich, auf Erden und unter der Erde sich abspielte, das heißt, um das Los derer, die in der Tiefe weilten. Und als selbst aus dem Lichtreich stammend, wollte es den Menschen den gleichen beneidenswerten Zustand verschaffen. Doch es stieß auf einen großen Widerstand. Es arbeitete ein Wesen aus der Finsternis gegen das Wesen des Lichtes mit Wort und Tat. Es band dort, wo das Lichtwesen lösen wollte, das heißt, das Wesen der Finsternis hatte großen Einfluss auf die Menschen und trieb sie an zu ihrem Denken, Wollen und Tun. Doch es entsprach Letzteres nicht dem Willen Gottes. Also wirkte das Wesen der Finsternis in gottwidrigem Sinne. Und es hätte der Mensch seinem Einfluss widerstehen müssen, wenn er sein einstiges Unrecht gegen Gott hätte gutmachen wollen. Doch dazu war der Mensch zu schwach. Er war gewissermaßen gefesselt durch den Willen des Gegners von Gott. Sollte nun den Menschen Erlösung werden von dessen Macht, so musste sich ein Wesen ihm stellen, das über starke Willenskraft verfügte, das bewusst zu Gott stand und dessen Kraft und Macht in Anspruch nahm, im Kampf wider jenen. Und dieses Wesen war Jesus Christus. Er war das als Mensch verkörperte Lichtwesen, das überaus stark im Willen war und dem Gegner eine Waffe entgegensetzte, wider die er machtlos war. Die Liebe, die Jesus mit Gott verband und ihn zum Kraftempfänger aus Gott machte. Und so war er dem Gegner überlegen. Und er befreite unzählige Menschen aus dem Joch der finsteren Macht. Das Joch aber bestand darin, dass der Mensch als nach oben oder nach unten sich entscheiden könnend den größten Anreiz nach unten verspürte durch den Einfluss dessen, dem er seinen Unvollkommenheitszustand verdankte. Dass er also an allem Gefallen fand, was Gott widrig war. Dass er alles anstrebt, was dem Körper behagt und die Seele herabzieht. Das Denken, Fühlen und Wollen des Menschen suchte der Gegner Gottes für sich zu gewinnen. Und er stieß dabei auf wenig Widerstand, weil sich im Menschen alle Triebe wiederfanden, die des Gegners Prinzip waren. Es war also der Mensch gewissermaßen hörig jener Macht, die ihn nicht freigab, sondern stets mehr und mehr bedrängte, so dass er stets ihren Willen ausführte und sich von Gott immer mehr entfernte. Es war der Mensch ein schwaches Geschöpf, dessen Wille gefesselt war, weshalb er sich nicht wehren konnte, was wohl sehr leicht möglich gewesen wäre, so er die Liebe als Gegenkraft gebraucht hätte, gegen die der Gegner Gottes ohnmächtig ist. Darum musste als Retter einer kommen, der den Menschen erstmalig bewies, dass ein Lösen von dem Gegner wohl möglich war, aber nur durch die Liebe, die dem Menschen Kraft einträgt zum Widerstand, also Willensstärke nach sich zieht. Er musste ferner die Menschen aufklären über ihre Lebensaufgabe, weil durch den Einfluss vom Gegner Gottes ihnen jegliche Kenntnis mangelte. Der Erlöser aus geistiger Not musste den Menschen also das Licht bringen und Kraft vermitteln. Er musste ihnen verhelfen zur Freiheit. Er musste den Gebundenen die Ketten lösen, denen sie sich allein nicht entwinden konnten. Das Erlösungswerk Christi erstreckt sich nur auf den Geisteszustand der Menschen, der so unbeschreiblich tief war, dass ein Erheben aus eigener Kraft unmöglich war, eben durch den Mangel an Liebe. Und darum unterwies Jesus Christus zuerst die Menschen und er gab ihnen als Wichtigstes das Liebegebot, auf das sich die Menschen selbst in den Besitz von Kraft und Licht bringen konnten. Dann aber erwarb er durch seinen Tod am Kreuze einen geistigen Fond, das heißt, einen Gnadenschatz, den jeder Mensch heben kann, der an ihn und sein Erlösungswerk glaubt. Er erwarb den Willensschwachen Verstärkung des Willens und Vergebung ihrer Schuld. Gott sah das Liebeswerk eines Menschen wohlgefällig an und er gewährte ihm Erfüllung der Bitte, die der Mensch Jesus für seine Mitmenschen ihm vortrug. Er gab sich zufrieden mit dem Tode eines Menschen, der die Mitmenschen vom geistigen Tode erretten wollte. Die Liebe des Gottmenschen Jesus war so stark, dass sie der ewigen Gottheit Genugtuung war, die sich nach der Liebe aller Menschen sehnte. Er gab sein Blut hin für die Sünden der Menschheit. Er löschte mit seinem Blut die Schuld, doch wohlgemerkt nur derer, die ihn und sein Erlösungswerk anerkennen und zur Schar der Erlösten gehören wollen, ansonsten alles Geistige schon erlöst wäre, doch dann nicht den Zustand der Vollkommenheit erreichen könnte, der die freie Willensprobe bedingt. Amen.